Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 137. Hallo, hallo, hallo. Und ja, was könnte es diese Woche geben, außer ne? Mobile World Congress 2013. Ich habe geübt, dass ich das mal in die Reihenfolge sage. Aber ihr werdet lachen, die Hauptbericht kommt natürlich erst nächste Woche. Klar, läuft, fällt halt jetzt blöd. Aber so ein paar Nachrichten habe ich heute noch für euch schnell recherchiert, damit ich euch da schon ein bisschen was sagen kann. Das kommt erst in den News später. Bei den Themen gibt es diesmal eigentlich nur eines bei mir. Und das hat noch nicht mal so direkt, vielleicht doch, mit Android zu tun. Ja. Und zwar die Google Classes. Die sind ausgeliefert worden, zumindest an die Entwickler, die welche hier schon vorbestellt haben. Ich glaube, bei der letzten Google I.O. konnte man das machen. Und da im Zuge dessen sind auch ein paar Videos gezeigt worden, was so somit möglich ist. Wer es noch nicht weiß, was es überhaupt ist, also das ist nur Art, man sagt zwar Glasses, also Brille, aber das stimmt so nicht. Das ist mehr so ein Gerät, das man wie so eine Brille trägt. Meiner Meinung nach relativ dezent noch. Ja. Das ermöglicht dann, dass quasi in seinem normalen Sichtfeld reinprojiziert Daten angezeigt werden können. Ja. Beispielsweise, Ergebnisse, Fußballergebnisse von mir aus, ja. Gleichzeitig kann man mit dem Teil auch Fotos schießen und Videos aufnehmen. Und zwar, das Besondere daran, man braucht die Hände nicht dazu. Man kann eine Geste oder ein paar Sprachbefehle, die Aufnahme starten. Und guckt einfach nur dorthin, das, was man aufnehmen will, und zack. Ja, dann wird es eben aufgenommen. Und das bietet natürlich jede Menge Möglichkeiten, ja, von Sportlern, Geocachern oder einfach nur Leute, die ihr Kind aufnehmen wollen, ja, ist immer das Problem, oder Tiere auch, ja, man holt die Kamera, hält die Kamera hin, dann interessiert sich das Tier einfach nur noch für die Kamera, ja, aber macht nicht das, was es vorher gemacht hat, was man eigentlich aufnehmen will. Und ja, bei so einer mit dieser Möglichkeit kann man dann einfach halt ein Bild machen und fertig. Ne? Wichtiger finde ich, sind dann zum Beispiel solche Sachen wie die Navigation wird eingeblendet direkt in das Sichtfeld. Das heißt, man fährt zum Beispiel im Auto ganz normal und man kriegt die Navigationskontrollen zum Beispiel rechts an der Seite eingeblendet, ja, dass man jetzt rechts fahren muss, bla bla bla, hin und her. Sprich, man braucht nicht mehr auf das Handy-Display zu schauen. Man kriegt die Information direkt ins Auge sozusagen projiziert. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenhammer, technisch gesehen. Und was hat es mit Android zu tun? Das Ganze ist mit einem Android-Smartphone verbunden. Ja, die Google Glass selbst, ja, die sind mehr oder minder, ja, ein nicht intelligentes Gerät, ja, blöd ausgedrückt. Ja, also, man sagt Smart Device, ja, und das ist eben das Gegenteil davon. Das ist mehr sowas wie ein Terminal. Ein paar Funktionalitäten, wie zum Beispiel das Aufnehmen von Bildern und so weiter, klar. Das ist natürlich schon direkt integriert. Aber, zusammen mit dem Android-Gerät, da kann man dann eben alle möglichen Sachen machen, Informationen einblenden lassen, navigieren, etc., etc. Da geht's richtig zur Sache. Man kann viele Sachen machen in der Zukunft. Ja, jetzt das, was die Entwickler jetzt ausgeliefert bekommen haben, das ist ein Testgerät. Und da wird sich sicherlich noch ein bisschen was tun. Und es werden auf jeden Fall auch für das Testgerät schon dann regelmäßig neue Apps erscheinen, um das dann eben auszunutzen, das Teil. Ja. 1500 Dollar kostet das Ganze. Wie gesagt, ist noch nicht die Konsumentenversion. Ich bin sicher, die wird günstiger. Die Entwickler müssen da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, kriegen das Gerät natürlich auch früher, können dann entsprechend ihre Software schon anpassen an Google Glasses. Und bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall noch dauern. Vor Ende des Jahres geht schon mal gar nichts. Ja, eher Anfang nächsten Jahres. Und man muss sich schon bewusst machen, dass das eine ziemlich optimierte Technologie ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Das Cutting Edge, wie es immer so schön im Neusprech heißt, ist da deutlich zu spüren. Ja, also da begibt man sich auf Gefilde, die eben noch nicht alltäglich sind. Das ist noch nicht die 100. Version vom Smartphone-Display. Das ist die erste Version. Ja, und da ist natürlich schon einiges an Vorarbeit jetzt noch zu leisten von den Entwicklern und von den Ingenieuren, bis das dann richtig auf dem Markt für den normalen Konsumenten erscheinen kann. Interessant ist, dass schon ein, zwei Tage nachdem die ersten hier Google Glasses bekommen haben, ja, hier von den Medien, selbst von Medien, die noch keinen Journalisten haben, die so ein Glasses bekommen hat, sich so eine Google-Brille bekommen hat, dass die schon anfangen rumzubashen. Ja, wer zieht sich denn sowas auf? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Sache damals, als die Handys herauskamen. Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Und der Motorola 5200 Knochen, das war mein erstes D-Netz-Telefon damals. Und da haben sich die Leute noch so richtig lustig drüber gemacht, weil das hatte keiner. Ja? Und da haben die noch gesagt, ach, guck mal an, ha, da macht wohl einer auf James Bond, ja. Ach Gott, wenn das so wichtig, Mister wichtig, ja. Ja, und jetzt, ja, gibt's eigentlich nur jemand ohne Handy, der wird dann angeguckt, wenn einer kein Handy hat und gesagt, ach Gott, guck da mal den an, was ist denn hier los mit dem? Ja, so ändern sich die Zeiten und das erinnert mich daran. Ja. Es mag durchaus sein, dass die ersten, wo die Google Glasses anziehen, durch die Stadt laufen, ängstlich angeschaut werden, ja, was macht der jetzt? Macht der jetzt ein Foto? Macht der jetzt ein Video? Um Himmels Willen, was ist denn da jetzt los? Ja, oder guck dir mal das an, wie das aussieht. Ha. Ja, und wer weiß, ich weiß es nicht, aber vielleicht werden wir das in der einen oder anderen Form dann irgendwann mal alle tragen. Wer weiß, das hört sich jetzt so komisch an, wie es damals sich angehört hat, als man gesagt hat, das meine ich wirklich so, irgendwann wird jeder ein Handy haben. Und dann hat man nur gehört, pff, was soll man denn damit, ja? Ich will ja nicht überall erreichbar sein, ja. Oder sowas brauche ich nicht. Ich habe daheim ein Telefon. Ja. Das hat man auch gehört, als das mobile Internet kam. Damals zum Beispiel E-Plus hat da viel Werbung gemacht, damals mit dem iMode, was gescheitert ist. War einfach zu früh. Es war einfach zu früh da. In Deutschland, in Japan gab es das iMode schon länger und da war das auch sehr erfolgreich. Da hieß es auch, Internet unterwegs brauche ich nicht. Ich habe daheim Internet. Ja. Ja. Gut. Alles weiter so. Ja, immer weiter so. Mir egal. Ich kann es kaum erwarten, bis man die Google Glasses kaufen kann. Ich werde die anziehen. Logisch. Werde die auch nutzen, weil es das Leben einfach deutlich erleichtern wird. Wie oft musste ich für ein einfaches Bild zu machen, mein Handy rauskramen, mit kalten Fingern beim Geocachen, ja, musste mich mit dem Bein irgendwo an Geländer festhalten, weil ich am Abgrund stand, ja, und aber unbedingt ein Bild machen wollte. Und damit ist es dann vorbei, ja. Google Glasses, take a photo. Und schon wird ein Bild gemacht. Gut, also das Google-Bashing in den Medien ist mal wieder super genial. Womit hängt das zusammen? Ich denke auch ein bisschen damit, dass Apple angekündigt hat, eine Uhr zu machen. Und schon kann man wieder lesen, naja, eine Uhr ist ja was anderes, ja. Das ist ja viel, also viel diskreter, ja, das fällt nicht so auf, kann man verstecken. Ja, die muss man auch verstecken, wenn man so einen riesen Trümmer am Arm hat. Wer zieht denn heute noch eine Uhr an? Das ist ja 1970 ist das ja. Aber egal, auf jeden Fall kann man damit natürlich nicht annähernd das machen, was man mit den Google Glasses machen kann. Ja. Oder will man sich den Arm dann vors Gesicht halten, wenn man ein Bild machen will oder sowas? Das ist doch furchtbar. Egal, auf jeden Fall, ich sehe das schon wieder kommen. Ja, die Anti-Google-Seiten, und das sind ziemlich viele, muss man sagen, ja. Machen dieses Google Glasses schon wieder runter, bevor es überhaupt gestartet ist. Und immer wieder kommt der Punkt Creep-Faktor. Wenn ich das schon höre, Creep-Faktor. Ja. Also ich habe eher Angst vor den Leuten, die so technikfeindlich eingestellt sind. Ja. Die machen mir Angst. Die machen mir nämlich Angst vor der Zukunft der Welt. Gut, jetzt komme ich wieder hier in Grundsatzdiskussionen. Ja. Ich möchte jetzt die einzelnen Artikel, die eben da auf dieses Bashing da ganz klar eingehen, jetzt nicht weiter verweisen und lasst es damit auch mal bewenden. Nur die Frage, haben die Datenbrillen eine Zukunft, die dann immer gestellt wird, ja, und von manchen eigentlich auch schon beantwortet wird mit Nein. Ja. Nur wenige sagen da ja. Da kann ich nur sagen, die Datenbrillen, ob die jetzt genauso aussehen wie das Google Glasses, das jetzt rauskommt, das weiß ich nicht. Ja, das nicht jeder wird so ein Modell tragen, so wie das aussieht. Es ist aber ja jetzt schon von Google geplant, das auch in andere Brillen zu integrieren. Beispielsweise kann ich mir vorstellen, im Sommer eine schöne Sonnenbrille, ja, und da drin, ohne dass man das dann großartig sieht, wird das projiziert. Auch das ist schon im Entwurf gezeigt worden. Das ist ja dann absolut wieder was ganz anderes als dieses Gestell ohne Brillengläser, wo man natürlich direkt den Sensor sieht von außen. Ja. Also da ist es halt auch so, dass zumindest bei den Sonnenbrillen das gar nicht unbedingt mehr wahrgenommen werden kann. Ja, da muss man dann schon ganz genau gucken, ob nicht der eine Bügel vielleicht ein bisschen dicker ist als der andere. Ja, und dann könnte man vermuten, das sei ein Google Glasses. Also ist es schon klar, dass da auch was anderes passieren wird. Ja. Auch für Brillenträger, da hat man schon von vornherein dran gedacht, da gibt es natürlich auch dann die Brillen mit entsprechender Stärke, die man beim Optiker ganz normal bekommen kann. Und die wird dann eben in diese Brillenfassung eingesetzt. Und dann hat man eben die Google Glasses als in der normalen Brille integriert. Dann kann das natürlich auch sein, dass es noch ein bisschen kleiner wird. Der Sensor zum Beispiel noch ein bisschen kleiner. Bisher wird es so gemacht, von hinten wird das Bild projiziert auf ein Glasquader. Ja, und der reflektiert es dann quasi zurück aufs Auge. Ja. Und was zum Beispiel noch möglich ist als weitere Verbesserung, ist es, dass zum Beispiel direkt mit einem Laser auf die Netzhaut projiziert wird. Keine Angst, es wird dann eben nur ein ganz, ganz schwacher Laser sein, so wie es zum Beispiel auch schon bei einigen militärischen Systemen der Fall ist. Da wird es eben direkt drauf projiziert und auch das, so habe ich das ursprünglich auch mal gedacht, dass es direkt auf die Netzhaut projiziert wird, aber es geht jetzt über den Umweg in einem Quader, was aber eben dazu führt, dass man in der Nähe vom Auge vorne einen Quader hat, ja, wo das dann reflektiert. Also vielleicht kann das auch noch im Laufe der Entwicklung dann gemacht werden. Haben Datenbrillen also eine Zukunft? Ja, definitiv. Das wird die Zukunft sein. 100% in 20, 30 Jahren, vielleicht sogar schon früher, vielleicht hat man 20, 30 Jahren sogar schon wieder was anderes, wird das auf jeden Fall weitgehend genutzt werden. Warum? Weil wenn die Möglichkeiten erstmal ausgeschöpft werden, die das ermöglicht, dann wird man einen riesengroßen Mehrwert haben, in allen Situationen. Ja. Alles, was man jetzt umständlich macht, zum Beispiel mit dem Handy rauskramen, ja, das wird einfach, man guckt einfach hin, beispielsweise. Ja. Zum Beispiel Barcode-Scanning. Ja. und damit auch Preisinformationen praktisch abrufen oder Produktinformationen abrufen. Man guckt einfach nur noch auf das EAN, ja, gibt vielleicht noch einen Gestenbefehl oder sagt vielleicht noch was. Ja, je nachdem, das kann man dann selbst wählen, was einem da lieber ist. Und schon werden zum Beispiel dann die aktuellen die Produktinformationen eingeblendet oder aktuelle Preise von den verschiedenen Online-Händlern. Ja. Das geht ja jetzt auch schon beim Handy. Nur man muss das Handy rauskramen, ja, muss das die Kamera-App starten, muss dann draufhalten, Bild aufnehmen und dann kann man das dann ablesen. Und je nachdem, was man eben dann haben will, auch die entsprechende App dann starten. Ja. Also man sieht, das ist da ist schon mal schon allein aus dem Grund ja, Potenzial vorhanden. Das klar, das mit dem Video und Foto aufnehmen, das wird wahrscheinlich einer der Hauptfunktionen überhaupt sein. Navigieren, habe ich schon gesagt, ja, ist sicherheitstechnisch auf jeden Fall wesentlich besser, als wenn man neben einem Navigiergerät hat oder eben ein Handy, mit dem man navigiert, als dass man das direkt per HUD eingeblendet kriegt. Ja. Bei einigen Autos gibt es ja jetzt auch schon solche HUDs, nennen die sich, die quasi auf die Scheibe ein Bild projizieren, beispielsweise von als Tacho die Geschwindigkeit. Ja, der Prius hat es beispielsweise drin. Also man kann quasi fahren, ohne dass man den Blick vom Fenster von der Straße wegnimmt und auf die Scheibe eingeblendet, ja, als HUD eben die Geschwindigkeit und Statusinformationen zum Auto. Ja. Und ähnlich so kann es sein, ja. Man kriegt eine SMS oder eine Mail und kann zum Beispiel die Betreffzeile oder auch die ganze Mail dann schon sehen, ohne dass man überhaupt etwas in die Hand nimmt, das Handy oder so, sondern man kann das quasi schon so sehen. Ja. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind so groß, so genial. Theoretisch, Google macht es zwar jetzt noch nicht, eben weil die Angst haben, dass die Leute dann komplett ausflippen, es würde technisch ohne Probleme gehen. Das hat der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt auch schon deutlich gesagt. Das wäre also überhaupt kein Problem. Jetzt, heute wird es funktionieren, dass zum Beispiel man nimmt ein Foto auf und kriegt dann zum Beispiel gesagt, wenn das in seiner Datenbank ist, ja, ah ja, das ist der und der, hat dann Geburtstag und so weiter, wenn die Daten natürlich öffentlich verfügbar sind. Beispielsweise jemand hat ein Google Plus Profil, ja, den habe ich bei mir in den Circles eingetragen, er mich auch. So, ich komme also an die Informationen ran, die er mit mir teilt. Ja. Jetzt gehe ich auf ein Treffen, ja, Barcamp oder irgendwas, und dann schaue ich den an. Er sagt, ah, hallo, und ich, oh, ja, bumm, ne, wie immer. Ja, tut mir leid, ich gebe es zu, ich habe so ein schlechtes Gesichtsgedächtnis, ja. Und dann, opla, okay, wer ist es? Super, peinlich. Dann, was macht man? Man spielt dann so, ah, hallo, ja, ne, bla, und weiß überhaupt gar nicht, wer das ist. Und das wäre zum Beispiel noch eine Sache. Vielleicht fällt noch diese Schranke, ich hoffe es, oder man kann es zumindest freischalten, dass es geht. Dass man das quasi, die Kamera, die scannt ja dann im Hintergrund. Ja, man guckt den an, auf einmal kommt dann, ja, das ist Herr so und so, ja. Und ist eben dann und dann geboren, twittert oder schreibt öfters Posting auf Google Plus aus der und der Region. Ja, letzter Eintrag war, und so weiter, ist in meinen Zirkeln wo? Ja, so sieht das aus, ist in meinen Kreisen, der Zirkeln ist in meinen Kreisen wo? Ja, zack. Zum Beispiel, dann zeigt er an, ist in meinen Kreisen, lieber Freund, ja. Oh, super, ja gut, die werde ich schon noch so kennen. Ja, oder ist in meinen Kreisen, Hater, ja. Dann weiß ich gleich, drehe ich rum und gehe. Also ihr wisst, was ich meine, ja, dass man also dann erkennen kann, ja, wer ist es? Für Außendienstmitarbeiter wäre das zum Beispiel faszinierend. Man hätte Informationen von dem Kunden gleich auf dem Schirm. Natürlich muss das alles dann mehr oder minder intern passieren, ist klar. Aber man hätte zum Beispiel dann Ja, der Herr so und so hat eine Hausratsversicherung abgeschlossen, dann und dann, ja, wird wieder fällig da und so weiter und so weiter. Ja. Und da kann man den Mann mit Namen begrüßen, ja. Wenn man sieht, ach, der hat vor einer Woche Geburtstag gehabt, ah, ja, kurz noch eine Anmerkung machen, ja, nachträglich alles gut oder zumindest mal was Besseres als diese Floskel, ja, vielleicht irgendwie was. Und auf jeden Fall weiß man das und kann dann entsprechend geschickt agieren. Und dem Gegenüber geht es dann vielleicht genauso oder vielleicht auch eine so eine Google-Datenbrille und sieht dann, ah ja, das ist der Vertreter, vor dem ich vor 2 Jahren eine Hausratversicherung abgeschlossen habe, dann brauche ich den nicht gleich wieder aus dem Hausgang rauszutreten, ja, sondern, ah ja, okay, gut, wunderbar. Ja. Also, das sind zum Beispiel auch Sachen. Oder Information, Wikitude, sage ich nur. Wer kann sich da noch dran erinnern? Wikitude, ja, das ist die App, wo man auf dem Handy lädt und dann hier in der Gegend rumzeigt und man kriegt zum Beispiel Infos über Sehenswürdigkeiten, ja, über Straßenverläufe, Karten, wo ist was los, wo twittert wer, ja, gerade. Ja, das geht. Das alles geht. Eingeblendet in die Brille, ohne dass man ein Handy nimmt. Und das ist eine faszinierende Geschichte. Diese Möglichkeiten, die sollte man sich nicht entgehen lassen. Und da gibt es auch ein Video darüber. Noch nicht mal alles, was ich jetzt besprochen habe, wird da gezeigt, sondern nur so ein bisschen, naja, ein bisschen mehr halt auf Action getrimmt, klar, muss ja sein. Ne? Also mehr eben das Video und Foto in den Vordergrund gestellt, leider, muss ich sagen. Wobei ich finde, die Informationsmöglichkeiten, Informationen, die man darüber bekommen kann, das ist für mich zum Beispiel sehr, sehr viel wichtiger. Ja. Eins kann man zum Beispiel sehen, was interessant ist. Hier sieht man, wie jemand gegens Flugzeug rennt, ja, oder Richtung Flugzeug rennt am Flughafen und eingeblendet dann den Flug, den er gerade nehmen will, über Google Now. Ja, geht das ja schon. Nur dass das jetzt eben direkt eingeblendet wird wegen der Rennen und dass dann eben der Abflug ist bald, ja, aber jetzt schnell, ne? On time und zack, renn, renn, renn. Ja, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass hier Google das nicht ganz so dieses Foto und Video in den Vordergrund stellt. Sicherlich wird es einer der Hauptfunktionen sein, aber das weiß man ja, das kann man sich ja schon vorstellen. Ja, und deswegen denke ich mal, sollte die Information hier weiter im Vordergrund stehen, was eben möglich ist durch diese Brille. Das wird unser Gehirn einfach erweitern, ja, weil wir Informationen abrufen können, in Echtzeit quasi, online, direkt, ohne dass man hier rumfummeln muss mit dem Handy. Ja, und da könnte man vielleicht so einen Wikitude-Modus einschalten. Und dann guckt man eben so hier mal so durch die Gegend und sieht dann, na, das ist der Berg, Feldberg, okay, hier orientiere ich mich, zack. Die Burg ist erbaut worden, so und so, ja. Für den einen scheint es sinnlos, für den anderen ist es aber halt interessant, auch zu wissen, was er da sieht. Ja. Wie oft bin ich schon am Gedenkstein vorbeigegangen, konnte mir keinen Reim drauf machen, ja. Und die Inschriften waren auch schon fast weg, kaum noch zu sehen. Ja. Wie schön ist es da? Dann habe ich als früher auch mal das Wikitude rausgeholt und habe das draufgehalten. Da konnte ich dort die Informationen sehen. Warum das sich nicht auf breiter Front durchgesetzt hat, das Wikitude? Weil man eben dazu umständlich das Handy braucht. Und das geht nun mal eben nicht, wenn man unterwegs ist. Ja. Ich habe da noch schon einen schönen Satz geschrieben. Immer gestern heißt nie heute. Ja, sollten sich die Leute, die so Technik feindlich sind oder zu technikskeptisch eingestellt sind, sollten Sie sich das mal überlegen, dass alles, was wir heute haben, darauf basiert, dass jemand gewagt hat, den nächsten Schritt zu machen. Und die Welt ist voll von Dingen, wo unsere Vorfahren gesagt haben, das braucht man doch nicht. Warum sollte man sowas machen? Das haben sogar unsere Vorfahren vom Auto gesagt. Ja, vom Auto. Als es darum ging, das Auto könnte niemals die Pferdekutsche ablösen. Die Pferdekutschen haben so viele Vorteile und haben damals überzeugende Argumente gebracht, ja, die dargelegt haben, dass die Pferdekutsche viel besser ist als ein Auto. Das war damals sicherlich richtig, wenn man sich die Autos angeguckt hat. Ja, und? Das Problem ist Entwicklung, Fortschritt, ja. Und, beziehungsweise, das ist nicht das Problem, sondern das ist die zwangsläufige Abfolge, ja. Und dann werden Produkte auch weiter verbessert, ja. Deswegen werden die Datenbrillen eine Zukunft haben? Ja, sie werden eine Zukunft haben. Aber ob das jetzt genau die Google-Brille ist, die wir hier sehen, das ist sicherlich diskussionswürdig. So. Jetzt komme ich aber, ich habe so lange jetzt über diese Google Glasses und ich könnte hier noch glatt weiter eine halbe Stunde drüber quatschen, ja, über die Google Glasses. Aber ich komme jetzt mal zu den News, ja, hat sich ja auch was getan. Gleich los mit dem Samsung Home Sync ist da gezeigt worden, ja, und wird auch jetzt noch beim Mobile World Congress 2013 in Barcelona breit getreten werden, hoffentlich nicht wörtlich. Das ist eine, ja, sagen wir mal, eine TV-Box, HD-TV-Box, mit 1 Terabyte Festplatte drin und läuft unter Android, Jelly Bean. Und es ist mal wieder etwas, wo man eben Sachen am TV dann angucken kann, über das Handy quasi starten und so weiter und so weiter. Wer da öfters schon zugehört hat, der kennt mich, ich möchte immer noch ein Nexus Q haben und kein solches viereckiges Ding, und eine Festplatte braucht das Teil bei mir schon mal gar nicht drin zu haben. Sinnlos, ich habe nichts mehr großartig auf Festplatte hier. Und von daher, okay. Sicherlich wird es aber für die Leute interessant werden, die eben alles kurzzeitig speichern möchten und dann eben anschauen auf dem TV. Vom Handy beispielsweise übertragen auf diese Box und dort anschauen auf dem TV. Ja, das wäre vielleicht sowas. April 2013 sollen die ersten Länder das bekommen. Ob Deutschland dabei ist, das weiß man natürlich nicht. 1080p soll das Ganze haben. Und naja, genaueres wird man dann sicherlich noch sehen. Vielleicht noch nächste Woche sogar, weil das ja, wie gesagt, abgeht hier mit diesem Congress da. Das Galaxy Note 8.0. Wer da noch Zweifel daran hatte oder auf eine offizielle Bestätigung warten wollte, der hat die jetzt. Also offiziell hat Samsung jetzt das Gerät vorgestellt, offiziell gemacht. Und damit ist ein 8 Zoll Note Realität geworden. Oder zumindest mal jetzt Realität anzusehen. Das Ganze kommt mit 1280x800 Bildpunkten Display und 1,6 GHz Quad-Core Exynos CPU, 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB oder 64 GB Nutzspeicher, dann Micro SD-Karten-Slot bis zu 64 GB passen da rein, 5 Megapixel Kamera, 1,3 Megapixel Frontkamera, 4600 mAh Akku. Und HSPA Plus mit 21 Megabit Sekunden ist also damit auch möglich. Wird ausgeliefert mit Jelly Bean 4.1.2 erstmal. Ja, erstmal ist gut, wissen wir nicht genau bei den Samsungs, aber kommen ja noch zur anderen Mitteilung. Also man kann davon ausgehen, dass hier auch das 4.2.2 bald drauf kommt. Wird auch mit dem S Pen natürlich geliefert, so wie es sich gehört, für die Note-Reihe. Ja. Und die ganzen anderen Erweiterungen, mehr oder minder guten Erweiterung, und auch die Crapware ist drauf natürlich, ja. Wie kann das auch anders sein beim Samsung-Gerät? Es ist auf jeden Fall interessant, ja. Und wenn die Display-Qualität dem entspricht, was ich auch schon vom Galaxy 7 2.0 gesehen habe, da muss ich dann sagen, das wird sicherlich sehr, sehr gut werden. Möglicherweise, davon kann man auch, glaube ich, ausgehen, wird das Display sogar noch besser sein. 189 Pixel per Inch spricht eigentlich auch schon eine gute Sprache. Da darf man also erwartet mit großen Erwartungen rangehen, weil Samsung hat sich eigentlich, was Displays betrifft, in letzter Zeit keinen Fauxpas mehr erlaubt. Da darf man da gespannt sein. Dann freudige Nachricht für die Galaxy Note Besitzer, für das erste Galaxy Note. Also ich rede jetzt nicht vom Galaxy Note 2, sondern vom Original Galaxy Note N7000. Dürfen sich freuen, denn 4.1.2 Jelly Bean wird ausgeliefert, gerade auf die Handys. Die meisten dürften es schon haben. Der Tatsuo, bekannter von mir, der hat es auch schon und ist also sehr, sehr zufrieden damit. Konnte hier keine großen Bugs entdecken und freut sich jetzt tierisch auf ein fast neues Note, denn die Funktionen da sind doch schon deutlich überarbeitet worden. Ja. Und da werden also die Note-Besitzer hier positiv überrascht werden. Vielleicht negativ, wenn man sich an alles schon gewöhnt hat und sich nicht umgewöhnen will. Aber dennoch, ich tue das als sehr, sehr positiv einordnen. Und deswegen denke ich, dass das größtenteils mit Freude aufgenommen wird. Ja. Ist doch super. Google möchte offenbar einen Play Music Streaming Service anbieten und zwar noch bis Ende dieses Jahres. ja, ich weiß, das wird bestimmt erstmal nur in den USA gehen. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass bis Ende des Jahres schaffen in Deutschland. Aber vielleicht lasse ich mich auch da jetzt täuschen. Immerhin gibt's ja auch schon Google Play Music jetzt offiziell in Deutschland, um Musik zu kaufen. Und vielleicht klappt es ja dann auch, das Streaming. Das heißt also, man hat sowas, man zahlt zum Beispiel monatlich einen festen Betrag und kann dann unbegrenzt Zugriff nehmen auf das Repertoire, das eben dann angeboten wird. Und das wäre eine gute Sache. Sowas ist legal erhältlich, zum Beispiel von Spotify, von Deezer, auch bei uns. Und bisher war immer Deezer die Nummer 1 bei mir. Was das betrifft und ich denke, da werden wir dann auch was davon sehen. Ich denke, das wird auch kommen. Das ist zwar jetzt nur ein Gerücht, aber es dürfte als sicher gelten. Ja. Google wird sich das nicht entgehen lassen. Amazon bereitet auch schon sowas vor und möglicherweise auch Apple und da brodeln die Gerüchte und ich denke, da wird sich dann eben Google nicht lumpen lassen. Vielleicht schaffen sie sogar als erstes anzubieten. Und naja, gut, als erstes kann man nicht sagen. Wie gesagt, Spotify, Deezer und so, die haben das ja alles schon hier so gemacht. Sogar Sony mit dem Music Unlimited, ja. Die haben ein ziemlich großes Repertoire. Gut. Google Drive Update gibt's auch. Jetzt mit Vorschau und Streaming Video. Das ist eine schöne Sache. Für die, die sich immer geärgert haben, dass sie zuerst alles runterladen müssen und dann anschauen, doch nee, es war doch das Falsche, um das nächste runterladen. Also furchtbar eigentlich, das geht so nicht. Und das ist jetzt glücklicherweise nicht mehr erforderlich. Man kann das also direkt streamen, sofort in der Vorschau quasi ansehen. Und neue Features wie Pinch to Zoom für die Präsentation oder für diese Presentation Viewers ist also auch mit drin. Ja, das war auch sehr, sehr notwendig, ja, also wenn man da eine Präsentation angeguckt hat bei Google Drive, ja, dass man da rein und rauszoomen kann, das ist eigentlich schon sinnvoll. Geht jetzt auch. Also, Google Drive App gleich updaten, negative Sachen sind bisher noch nicht bekannt geworden, also es ist wahrscheinlich sicher, das Ding zu aktualisieren. Ebenfalls aktualisiert hat Google die YouTube App. Die wird jetzt ein bisschen stärker mit Google Plus verwoben. Ja? Und das bedeutet, dass man jetzt zum Beispiel ein Video auch plus einsen kann. Wie heißt denn das jetzt eigentlich schon? Plusen kann? Plus einsen kann? Das hört sich alles so furchtbar an. Ja? Also, dass man einem dass man am YouTube-Video direkt in der App ein plus eins geben kann. So. Ich hoffe, jetzt ist das verständlich. das ist zum Beispiel eine Neuerung. Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ja, zum Beispiel kann man jetzt auch direkt aus der Notification Bar oben, ja, aus der Benachrichtigungsanzeige, eben das Video starten und stoppen und so, ja, und Fullscreen. Aber manche hatten da einen Bug bei Fullscreen. Das geht jetzt also auch. Und schon allein deswegen zu empfehlen. SwiftKey 4 ist jetzt aus der Beta rausgekommen. Ja. Und das Update ist, wie erwartet, kostenlos. Ja. Das ist eine gute Nachricht. SwiftKey 4 ist auch weiter optimiert worden. Ich habe es nochmal installiert, jetzt in der finalen Version. Ich habe ja gesagt, ich hatte die Beta-Version getestet jeweils. Die haben sehr viel Speicher verbraucht, viel zu viel Speicher im Betrieb. Ja, da waren die Ressourcen von meinem Handy gleich weg. SwiftKey 4 jetzt in der endgültigen Fassung braucht wesentlich weniger Speicher und ist auch wesentlich schneller. Ich habe nur ein Ding gesehen bei manchen Webseiten, die eh ganz übel programmiert sind, ja, ob man jetzt dieses Flow oder ohne Flow benutzt, spielt dabei keine Rolle. Wenn man dort in die Eingabefelder dann was eintippt, das ist extrem langsam auf dem Nexus S, ja. Wie gesagt, das hängt mit an der Seitenprogrammierung im Browser. Da kann man sich aber schon mal drauf gefasst machen, dass man vielleicht auf die andere ein oder andere Seite kommt, auf der das passiert. Ansonsten im Gerät selbst, also ohne über die Webseiten, funktioniert das alles wunderbar, kein Problem, ja. Und damit ist es auf jeden Fall mal einen Klick wert. SwiftKey mit der einzigartig guten Erkennung und Vorhersage von dem, was man schreiben will. Ja, das ist tatsächlich so. Und das Schlimme ist, es funktioniert! Ja, es funktioniert. Ja, die größte Neuerung ist natürlich dann dieses Flow. Das heißt, dass man eben nicht nur tippen kann, sondern eben wie bei dem Swipe mit dem Finger über die Tastatur gleiten und dabei eben das Wort schreiben. Und auch hier ist die Erkennung ziemlich groß. Man kann ja zum Beispiel seinen Gmail-Account, seinen Twitter-Account, seinen Facebook-Account und sogar Webseiten einspeichern und die werden dann gescannt und SwiftKey lernt nachdem. Ja, ich habe da zum Beispiel mal eine Webseite eingetragen und dann sieht SwiftKey, wie ich dort schreibe auf der Webseite, ja, und merkt sich sozusagen bestimmte Sachen. Und wenn ich dann hier schreibe, dann kennt er meinen Schreibstil schon und weiß dann auch, was ich normalerweise schreiben will. Ja, wenn ich eben zum Beispiel gerne schreibe Android Rules, ja, wenn ich das 100 Mal schreibe auf der Webseite, ja, und das habe ich mindestens 100 Mal geschrieben, dann, wenn ich dann schreibe Android, dann schlägt er mir als nächstes Wort Rules vor. Ja. Das heißt, ich muss dann gar nichts mehr machen. Ich muss nur noch zweimal auf Space drücken und dann steht dort Android Rules. So sieht das aus. Also ist schon faszinierend. Wie gesagt, ausprobieren kann man's. Es gibt's momentan im Angebot für $1.99. Und 60 Sprachen werden unterstützt. Leider immer noch nicht Japanisch. Was weiß ich warum. Vielleicht mögen die Japan nicht oder so. Ich weiß es nicht. Dieses Keyboard, K-I-I Keyboard, das kann ja auch Japanisch, und das ist von mehr oder minder privaten Entwickler gemacht, also so schwierig kann es jetzt nicht sein, ja, keine Ahnung, warum wir es nicht machen. Ja, dennoch auf jeden Fall absolute Empfehlung, ja, mal gucken, SwiftKey 4. Ich denke, ihr werdet da schon eure Freude dran haben. So, dann das HTC One im Vergleich. Ja. Ja, da muss ich mal was sagen. Es wird wieder einigen nicht gefallen, glaube ich. Also ich lese erstmal die Leistungsdaten vor, ohne jetzt auf die anderen einzugehen. Hoffentlich schaffe ich das auch tatsächlich, weil da wird nämlich auch das iPhone 5 verglichen. Ja. Und das wird sowas von niedergemacht. Ja. Also Auflösung von HTC One ist sagenhafte 1920x1080 Super LCD Display, 468 Pixel per Inch. Meine Meinung dazu, Crap, braucht man nicht auf einem Display mit 4,7 Zoll. Ja, braucht man nicht. Unfassbar. Aber was habe ich eben gesagt, braucht man nicht, ne? Tja. Seht ihr? So kann es gehen. Ne? Nee, aber ich glaube, das menschliche Auge vom normalen Benutzer kann das gar nicht erfassen in der Größe. Ja? Egal, Qualcomm Snapdragon Quad-Core CPU, 1,7 GHz, also auch da sehr gut. Dann 2 GB RAM, Arbeitsspeicher, ja gut, okay, normal. 32 GB Nutzspeicher, 64 GB gibt's auch eine Version davon. Kein Micro-SD-Karten-Slot. LTE. Dann, ich mache erstmal weiter. Frontkamera, also Front-Facing-Kamera, 2,1 Megapixel, 1080p. Okay, also das heißt interpoliert oder wie? Naja, egal. Funktioniert jedenfalls gut. Bluetooth 4.0 ist vorhanden und das ganze andere auch. GPS, übrigens interessant, auch das GLONASS drin. Ja. Dann NFC, ebenfalls integriert. Lichtsensor ist drin und so weiter. Also die normalen Sensoren, die heutzutage eigentlich schon erwartet werden. DLNA, das heißt, man kann Musik über DLA-Server und Videos übertragen. Das ist also auch nicht schon mal schlecht, also ist auch schon mal schlecht. Nicht schlecht. HDMI ist möglich damit. 2300 mAh Akku. Und Preis weiß man noch nicht. Allerdings darf man erwarten, dass es nicht ganz so teuer wird. Und ja, jetzt kommt's. Die Kamera. 4-Megapixel-Kamera, aber das ist so eine kleine Besonderheit. Die Kamera hat zwar 4 Megapixel im Prinzip, ist aber angegeben mit 1080p und warum ist das jetzt so abweichend? Also, es ist so, dass die Pixel, die hier genutzt werden, also man nennt es Ultrapixel-Verfahren oder HTC nennt es so, sind die Pixel etwas größer. Ja? Und deswegen ist es im Prinzip nur ein 4-Megapixel-Bild, ja? Aber in der Größe eben von 1080p. Ja. Und was ja eigentlich auch nicht besonders viel ist, das muss man ja auch mal sagen. Ja, also 1080p ist eigentlich, naja, eher schlecht. Wird dann eben halt, ja, hochskaliert kann man ja auch nicht sagen. Ja. Das Bild ist einfach größer, weil die Pixel größer sind. Ja. Wie das dann im Endeffekt aussehen wird, das wird sich zeigen. Ja. Ich selbst bin jetzt noch ein bisschen skeptisch, muss aber allerdings auch erst vernünftige Bilder sehen und nicht nur die Demo-Bilder, die hier von der Crew von HTC massenweise im Internet veröffentlicht wurden. Ja. Da wurde ja alles auf, die haben ja alles aufgenommen und machen es noch bis jetzt. Das gibt eine wahre Bilderflut. Offenbar, um eben zu zeigen, ja, dass diese Kamera doch viel besser ist als 4 Megapixel. Ja. Und naja, aber ja, ich bin da noch nicht ganz so 100% überzeugt davon, weil auch wenn die Pixel größer sind und dadurch vielleicht das Bild nicht schlechter wird, ja, es ist ja, diese Pixeljagd ist ja nicht unbedingt immer produktiv. Nur 4 Megapixel, das ist wirklich also schon. Also wenn man das so sieht, nur die 4 Megapixel sieht, ohne diese Ultrapixel, dann sagt man, das ist ja von vorgestern. Ja, das ist ja, ist nicht mehr vertretbar heutzutage. Ja. Und ja, gut. Wie gesagt, diese neue Technik, die muss ich dann erst bewähren. Ja. Und ich weiß auch noch nicht, mit was man das vergleichen kann, ja, dann durch diese Ultrapixels, ja, der Name, da geht mir sowas auf den Keks, ne? Ist es dann eher mit einer 8-Megapixel-Kamera zu vergleichen oder sogar noch mehr? Ne? Ich habe das, irgendwie kommt mir da immer wieder der Begriff Interpolation in den Kopf, ja. Irgendwie taucht der immer so wieder vor meinem geistigen Auge auf. Obwohl das wohl so nicht stimmt. Aber naja, schauen wir mal. Gut, also Kamera ist momentan für mich jedenfalls nicht sehr vielversprechend. Das müssen wir dann sehen. Eigentlich schade, weil ansonsten ist eben HTC One von den Daten her sehr, sehr gut und für die Zukunft also gerüstet, muss auch sein. Denn offenbar ist HTC weiter in eine Linie geschwenkt, die eben weniger Handys propagiert. Das heißt, möglicherweise wird das HTC One das einzige Android-Handy sein, das neu herauskommt, bis dann wieder eins kommt, das das HTC One ablöst, wenn man das glauben darf, was HTC angekündigt hat. Hatten die ja auch schon mal bei dem One X und so weiter angekündigt. Und dann gab es auch doch dann auf einmal doch noch das XL und ja, gab es eben doch noch viel mehr. Dann das One V und jetzt soll es eben nur noch das One geben, nur noch One. Ja, und ihr seht auch, da kommt schon wieder Verwechslungsgefahr auf. Ne? Da gab es früher, das alte war dann One X, One XL, One V, ja, oder One V und dann auf einmal kommt ein One. Also von der Logik her müsste dann zum Beispiel One X besser sein als das One. Ist es aber nicht. Also von daher. Gut. So ist es nun egal. Your Way zeigt aber auch das Ascent P2 auf auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Und zwar sagenhafte 4,7 Zoll, wow, diesmal aber nur mit vernünftigen 720p, 1280 mal 720, das heißt wahrscheinlich auch mehr Power für andere Operationen. Die Quad-Core 1,5 GHz CPU dürfte damit dann gut zurechtkommen. 1 GB Arbeitsspeicher, 16 GB Hauptspeicher, beziehungsweise eben nicht Hauptspeicher, sondern Notspeicher. 13 Megapixel Kamera mit HDR-Funktion. Ja? Also das heißt, wo dann drei Bilder hintereinander geschossen wird mit unterschiedlichen Helligkeitseinstellungen und dann kriegt man so eine HDR-Fotografie zustande, dass man eben, zumindest theoretisch, eben der dunkle Hintergrund ebenso sieht, obwohl vorne ein heller Hintergrund ist. Ja? Also eine schöne Geschichte beispielsweise. Für Handyaufnahmen wäre das, wenn es richtig funktioniert. Muss gut funktionieren. 2420 mAh Akku dürfte dann auch für genug Standby-Zeit sorgen oder Nutzzeit. Android 4.1 ist ebenfalls drauf. LTE ist mit dabei. Und natürlich die Emotion UI, die sich aber noch einigermaßen dezent verhält, mehr oder minder, und wird in Europa erscheinen für 399 Euro. Und damit, mit diesem Preis, ist das Huawei P2 also tatsächlich konkurrenzfähig, denke ich mal, trotz jetzt dem nur 1 Gigabyte RAM, aber ich finde, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für den Preis. So, was haben wir noch? Dann LG Optimus G Pro. Da habe ich ja schon mal was darüber gesagt. Da hat LG wirklich ein super Teil vorgestellt. Da gibt es jetzt ein Hands-on-Video von Fandroid. Unbedingt empfehlen, mal anzuschauen. Nochmal ganz kurz, das ist ein 1080p Full HD Display und ist ein 5,5 Zoll Gerät, also relativ groß, ja. Die nennen das auch da schon wieder als Phablet. 2 GB Hauptspeicher, 32 GB Nutzspeicher intern. 13-Megapixel-Kamera und eine 3140 mAh Akku. Das ist schon erforderlich, denke ich, auch wegen dem großen Display. Dennoch, denke ich, wird es auch für genügend Nutzzeit dann sorgen. Quad-Core Snapdragon S4-Prozessor mit 1,7 GHz. Und damit schlägt es, wenn auch nur knapp, die Leistungsdaten vom HTC One. Ja. Wobei ich nicht unbedingt weiß, ob das fair ist, die beiden miteinander zu vergleichen, weil die Displaygröße ist doch schon ziemlich unterschiedlich. Und ich glaube, das werden auch andere Nutzergruppen sein, die das benutzen. Ja, also. Gut, also jedenfalls LG mit dem Optimus G Pro quasi, ihr merkt es ja schon am Namen, das Nexus 4 entspricht ja dem Optimus G und das Optimus G Pro sozusagen die größere Version davon. Ja, finde das Teil ganz interessant. Leider habe ich noch keine Preise, was das dann kosten wird. Hoffen wir mal, dass es nicht ganz so teuer wird und dann kann sich auch hier gut behaupten, denke ich mal. Überhaupt hat LG einiges im Petto. Die haben nämlich auch das Optimus L3-2, L5-2 und L7-2 jetzt vorgestellt. Und zwar zum Beispiel das L3-2, das hat 1 GHz CPU mit 3,2 Zoll Display, also definitiv Low-End-Bereich, auch wenn es mit Android 4.1.2 Jelly Bean kommt. Dann das L5 ebenfalls ein Gigahertz CPU, aber ein 4 Zoll Display. Ja, ein wesentlich besseres Display ist auf jeden Fall verbaut. Nur ich kann da auch nicht ganz verstehen, dass hier auch nur ein Gigahertz CPU verbaut wird. Ich meine, eine Single Core, 1 Gigahertz CPU, auch das Gerät muss entsprechend als Low-End-Gerät dann eingestuft werden. Ja. Und das L7, das hat dann immerhin einen Dual-Core 1 Gigahertz Snapdragon S4 Play CPU mit leider nur 768 Megabyte RAM. Ja. Und hier Jelly Bean mit 4,3 Zoll Display. Ja. Also, diese Geräte sind definitiv für Einsteiger gedacht. Muss ja auch nicht immer hier die besten, schnellsten, größten Leistungsdaten haben. Ja. Es gibt ja auch Leute, die einfach nur ein einigermaßen brauchbares Handy wollen. Ja. Vom Design her kann man sich streiten. Ich finde es sehr, sehr schlicht. Und dennoch wirkt es überladen. Also das ist sehr komisch zu erklären durch die Front-Facing-Kamera, die schwarz heraussticht, der Lichtsensor und das schwarze Logo, oben drin noch die schwarze Einbeulung, dann unten diese lange Taste. Das sieht überladen aus, obwohl das Design selbst eigentlich zu simpel ist. Also nichts Besonders. Dennoch bietet halt eben LG für die Einsteiger beziehungsweise für die wie sagt man, Casual Devices, ja, also die normalen Nutzgeräte da auch was an. Nvidia scheint da jetzt allerdings ziemlich ernst zu machen. Die knallen nämlich hier den Leuten eine Referenzplattform entgegen. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig ein Handy, wo Nvidia-Logo drauf ist. Das kann doch, das stimmt doch was nicht. Und zwar geht es um den neuen Tegra 4 Quad-Core Mobile-Prozessor. Ja. Und der neue Tegra 4i, der hat auch 4G LTE integriert. Und die neue Plattform nennt sich Phoenix, um eben hier ein Referenz-Handy zu machen. Ja, Referenz-Smartphone-Plattform. Ja, unfassbar. Da taucht auf einmal ein Nvidia-Handy auf mit Nvidia-Logo. Unfassbar. Die neue Quad-Core Tegra 4-Technologie soll, was das auch immer zu bedeuten hat, 72 GPUs haben, also 72 Grafikprozessoren sozusagen, wenn man so will. Ja. Also das ist, ja, ich weiß nicht, wie die das hier rumgerechnet haben. Ja. Man kann natürlich aus allen möglichen einen CPU-Kern oder einen GPU-Kern machen. Ja, also ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall liest sich's gut, Quad-Core-Prozessor mit 72 GPUs, ja, wunderbar. Kann man wieder doll angeben. Mein Handy hat aber mehr GPUs als deins, ja. Dann 2,3 GHz Quad-Core wird da genutzt, ja, bei diesem Prozessor. und hat ein 5 Zoll 1920x1080p Display. Ja, so geht die Rechenleistung dann flöten, ne? 2 GB Speicher, 13 Megapixel HDR-Kamera. Sehr schön, dass das noch mehr Firmen jetzt benutzen, diese HDR. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne mal ausprobieren, ob das so richtig funktioniert. Der Preis, ich weiß zwar nicht, ob es jemals in Deutschland rauskommt, aber es soll unter $300 sein, ohne Vertrag. Und da muss ich schon sagen, yay. Das wäre allerdings ein Gerät. Da würde mich selbst der Name Nvidia nicht mehr davon abschrecken. Also hier gibt es ein paar Videos hands-on zu diesem zu dieser Referenzplattform und dem Tegra 4-Chip. Auch da dringendst empfehlen, klickt euch mal durch und schaut es euch an. Ancast.netcast.com, da findet ihr dann die Links. Ich finde es jedenfalls interessant, dass Nvidia jetzt auch noch mit Handys ankommt. Und zu guter Letzt habe ich noch Lenovos Ankündigung für neue Android-Tablets, die da auf der MWC 2013 gezeigt werden. Unter anderem ein 7 Zoll Display und ein 10 Zoll Display Tablet mit 1,2 GHz. Wird das Kleine getaktet, ja, und bringt dann auch 4.1 Jelly Bean wieder mit, 16 GB interner Speicher, 32 GB Speicher ist über die Micro-SD-Karte möglich, ja, und so weiter. Das kennt man ja schon. Ja, und dann das 10 Zoll Gerät, da weiß ich jetzt nicht genau, ob das auch den 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor hat oder etwas stärkeren Prozessor. Zweites Viertel 2013 soll das erscheinen. Ja, auch da kann man mal gespannt sein, ob das zu halten ist. Ja. Gut, dann komme ich mal zu der Community. Und zwar schreibt da der Thomas. Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass sich mein Google-Konto auf dem Galaxy Nexus nicht mehr automatisch synchronisiert. Ich kann leider nicht mehr genau reproduzieren, seit wann genau und ob das mit dem Update auf 4.2.2 zusammenhängt. Ein D- und wieder Neuaktivieren der automatischen Synchronisation hat ebenso wenig Erfolg gebracht wie ein Entfernen und Neu-Hinzufügen des Google-Kontos. Kennt von euch jemand dieses Problem, hat vielleicht eine Lösung dafür parat? Ja, nein. Sorry. Also, mir ist da jetzt eigentlich nur eins eingefallen. Und zwar, ich habe schon mal Probleme gehabt bei der Umstellung von Gmail auf Google Mail, beziehungsweise umgekehrt von Google Mail auf Gmail. Und seitdem synchronisiert nämlich das Samsung Galaxy Tab bei mir nicht mehr richtig und es ist auch nicht möglich, ohne das Ding zurückzusetzen auf Werkseinstellungen, ja, um eben alle Konten zu löschen, das nochmal rückgängig zu machen. Warum? Ich kann das Hauptkonto zum Beispiel bei mir nicht löschen, weil er sagt, damit wären noch Sachen verbunden. Ich muss eine Werkseinstellung, Zurücksetzung in die Werkseinstellungen machen. Erst dann kann ich dann den Account neu komplett anlegen. Und es ist mir auch nicht möglich, die Synchronisation beispielsweise im Kalender richtig zu gestalten. Zum Glück funktioniert bei mir noch das andere, also bei mir ist nur der Kalender betroffen, aber alles andere eben funktioniert noch. Also ich würde mal gucken, ob du vielleicht da eine Umstellung gemacht hast in der Zeit, ja? Und ob das daran vielleicht liegen kann, aber ich befürchte, dass auch bei dir ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung erforderlich sein wird, was natürlich total ärgerlich ist, weil man da eben die Daten verliert. Möglicherweise gibt es auch Probleme, wenn man dann wieder ein Backup zurückspielt. Müsste man dann mal gucken. Ja. Android Central hat auch mal so ein Problem gehabt, dass auf einmal nicht mehr richtig synchronisiert wurde, nachdem mehr als 5 Geräte angemeldet wurden auf einen Account, und dabei war es auch unabhängig, ob die 5 Geräte eingeschaltet waren. Es war nur wichtig, dass die 5 Geräte eingetragen waren, aktiviert waren. Ja. Ja. Und dann gab es massive Sync-Probleme mit Mail, mit Kalender und so weiter bei den Android-Handys. Erst nachdem dann wieder welche entfernt wurden, so dass weniger als 5 drin waren, dann ging's wieder. Ja. Und dann haben alle Geräte auch wieder synchronisiert, richtig. Ja. Möglicherweise, wenn du also viele Geräte schon auf deinen Account angemeldet hast, wie gesagt, es kommt nicht drauf an, dass du jetzt alle 5 benutzt, sondern nur, wenn du schon mal welche angemeldet hattest auf deinen Account, dass du die vielleicht wieder rauswirfst und dass dann vielleicht das Synchronisieren wieder funktioniert damit. Ja, ja, Micha schreibt, er hatte das gleiche Problem auch mit Google Play. Einfach das Konto auf dem Handy einmal löschen, anschließend Konto noch einrichten, danach funkt's wieder. Zumindest hat es bei mir geholfen. Also auch vielleicht das nochmal, wenn es um das Google Play geht, vielleicht reicht das ja dann auch. Gut, dann gibt's noch eins. Und zwar, das Bluetooth lässt sich nicht aktivieren. Ja. Ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert und offenbar ist es tatsächlich eine Software-Sache. Ich sag mal, was der Stefan schreibt. Mal wieder plagt mich ein Problem. Ich kann Bluetooth bei meinem Nexus 4 nicht aktivieren. Der Schalter springt immer wieder auf aus. Wenn ich das Telefon neu starte, kann ich problemlos Bluetooth aktivieren. Versuche ich ein paar Tage später wieder, funktioniert es nicht mehr und ich muss das Telefon wieder erst neu starten. Mein Telefon schalte ich nie aus, sondern nur zum Beispiel nachts in der Flugmodus. PS, auf einem anderen N4 ist das gleiche Verhalten zu beobachten. Ich hatte gehofft, dass durch das Update von 4.2.1 auf 4.2.2 das Problem behoben wird. Also generell, es ist ein Problem bekannt von Bluetooth. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Link findest du in dem Text, in der Beschreibung zu dem Podcast. Da ist auf jeden Fall schon mal beschrieben, dass es tatsächlich ein Softwarefehler ist, offenbar. Und das hat auch sicher damit zu tun, dass du das Handy nie ausschaltest. Weil es gibt so verschiedene Sachen, die laufen sich mit der Zeit tot. Ich habe das schon mal bemerkt, wenn ich das Handy zum Beispiel 2-3 Tage anhab, dann wird es extrem langsam, obwohl ich eindeutig Programme auch manuell beende. Ja, ich kenne ja die Pappenheimer. Dennoch bleiben offenbar Reste drin, die nicht angezeigt werden und sich auch nicht beenden lassen. Ja. Nachdem das Handy dann ausgeschaltet ist und wieder angeschaltet wird, ist es alles weg. Ja. Ein Grund, warum ich grundsätzlich das Telefon jede Nacht ausschalte. Ich meine, wenn ich schlafe, will ich sowieso meine Ruhe haben. Ja, dann braucht mein Handy nicht an zu sein. Ja. Ich weiß, da hat jeder seine eigenen Vorlieben, aber ich kann es dir nur empfehlen, schalte das Handy nachts aus und du wirst wesentlich weniger Probleme mit deinem Handy haben, als wenn du das immer anlässt. Das Bluetooth ist jetzt nur eine Sache, die dir vielleicht auffällt. Im Hintergrund gibt es vielleicht noch mehr Sachen, die dir zwar jetzt nicht auffallen, die aber dann irgendwann trotzdem nerven können. Ja. Gut, aber wie gesagt, eine einfache Lösung habe ich leider nicht für dich, außer dass eben mal, wie du schon selbst geschrieben hast, das einfach mal anlässt. Vielleicht geht's dann. Also das Bluetooth, meine ich. Ja. Aber ja, so ist das nun mal. Wie gesagt, das Problem wird heiß diskutiert in den Google-Gruppen bei den Entwicklern und da müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Offenbar scheint das Problem nicht so einfach zu sein, denn der Fehler ist schon länger bekannt. Ja, ist länger bekannt. Ja, gut, das war's mit der Community, mit der Community-Meldung. Und dann habe ich eigentlich nur noch die App der Woche und da werdet ihr mal jetzt gespannt sein, was das ist. Scum, ScumVM, ja. Und zwar ist das ein, ja, wer es noch nicht kennt, eigentlich müssen wir es kennen, ist es eine Emulation einer Sprache, die für viele alte Adventures genutzt wurden, wie beispielsweise Monkey Island, Day of the Tentacle und so weiter. Und dieses ScumVM, das ist ein Grundgerüst. Dazu muss man sich dann entsprechend noch das Plugin runterladen. Glücklicherweise ist alles kostenlos. Zum Beispiel, um Monkey Island oder Day of the Tentacle zu benutzen, braucht man das ScumVM Plugin Scum. Ja, mit Doppel-M Scum. Und schon kann man dann eben solche Retro-Games machen, wie sage und schreibe Monkey Island auf einem Tablet. Der absolute Hammer. Ja, bin gerade dabei, hier wieder Monkey Island zu spielen im Original, ja. Das macht richtig Spaß. Und da kann man es eben auch als Emulation spielen. Und für die Retro-Fans dürfte das sicherlich sehr, sehr interessant sein. Es gibt hier also sehr, sehr viele Spiele, die da unterstützt werden mit dem entsprechenden Plugin. Ja, gibt es dann, ich fange jetzt gar nicht erst an, das vorzulesen. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Die Lucasfilm Adventure Games beispielsweise sind alle in diesem Scum VM und macht riesig Spaß. Und die App funktioniert auch sehr, sehr gut. Auf dem Tablet muss man oder empfiehlt sich auf jeden Fall auch die alternative Steuerung einzustellen, nämlich standardmäßig ist es so, man bewegt, wenn man irgendwo auf dem Bildschirm rumfährt mit dem Finger den Mauszeiger, und nicht etwa gleich dort, wo man eben den Finger hat. Ja, also kein Touchscreen im Prinzip, sondern das wird einfach benutzt wie ein Touchpad, wie eine Maus. Ja. Und wenn man das umstellt, dann hat man wieder richtige Touchscreen-Funktionalität. Und gerade bei den Point-and-Click-Adventures ist das ja ganz gut. Ja, aber das muss dann auch jeder selbst entscheiden, was einem lieber ist. Also Scum VM kostenlos. Ich war ja entsetzt, dass Scum VM noch nie App der Woche war. Und deswegen musste es passieren, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. In der Version 1.5.0 ist es recht gut. Und es funktioniert fast alles damit auch mit dem entsprechenden Plugin. Kann man eigentlich nichts dagegen sagen. So, das war's dann wieder, liebe Leute, vom Uncast diese Woche. Wenn ihr mich erreichen wollt und vielleicht Themenvorschläge habt, Fragen etc., dann könnt ihr das in der Uncast Community auf Google Plus einfach oben Google Plus Quatsch, einfach oben Uncast eingeben und dann die Google Plus Community auswählen. Dort geht es öfters mal ab und ihr könnt mir auch per Mail was schicken, zum Beispiel auch wenn ihr eigene Audiobeiträge habt, die veröffentlicht werden sollten. Ja, eigenen Test gemacht, nur her damit. rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com und dort findet ihr auch dann alle Links und Informationen bei uncast.thenetcast.com und da immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Ja. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!